tanzen. Es will immer mehr, ihr kommt nicht hinterher. Auf einmal ist es zu laut und immer kümmert sich um die Maut. Schritt, dreh und tanz, mach mit. Wer dabei bleibt, der keine Schmerzen durchlebt. Der nächste Morgen ist der leise. Was hatten wir für eine Meise? Am Abend kommt wieder das Gleiche. Und wir stehen am nächsten Tag wie eine Leiche. Allmählich wird es langweilig und der Weg jetzt sehr steinig. Was willst du überhaupt? Willst du nur, was nur ist erlaubt? Über Fragen keine Antwort sagen. Ich sag es auf dem Lände, jetzt ist es zu Ende. Nimm mal nur Beliebtheit, nimm mal dieselben Takte. Nur noch Traurigkeiten, nur noch schlechte Märkte. Thank you.